Der stumme Tod. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Fünfte Folge. 7. bis 12. März 1930. Das war eine Marquardt-Stummfilmproduktion. Vielen Dank dem großartigen Salonorchester und, meine Damen und Herren, er ist hier. Liebhaber des stummen oder vielmehr des musikalischen Films, Förderer Berliner Filmkultur und schon jetzt in jungen Jahren eine Institution. Begrüßen Sie mit mir Wolfgang Marquardt, der diesen wunderbaren Film herausgebracht hat. Der ewig Gästige. Ach, Luise. Mit unserer Agentur macht er ganz zukunftsträchtige Vereinbarungen. So. Herr Marquardt, meine erste Frage. Sicherlich braucht man viel Lebenserfahrung, um Kinofilme zu erschaffen, aber mal gegenteilig gedacht. Was kann das Leben vom Kino lernen? Es sind turbulente Zeiten. Und da kann uns die Kunst, und als solche verstehe ich den Film, eine Orientierungshilfe sein. Und ein Anker. Und das gelingt dem Stummfilm besser als dem Tonfilm? In der Tat. Sehen Sie, Kino muss ein Gesamtkunstwerk bleiben. Nur so kann es die Vielschichtigkeit des echten Lebens widerspiegeln. Das Rahmenprogramm, die Musiker, die die Stimmung des Publikums aufgreifen, der Interpretationsraum. Das alles geht beim Tonfilm verloren. Der Tonfilm äfft bloß nach. Tristes Leben in tristen Dialogen. Wirklich? Noch tippen nach all dem Champagner? Unbedingt. Ich musste früher Schluss machen wegen uns. Mit Champagner schreibe ich flüssiger. Sehr schade. Vielen Dank für den schönen Abend. Ich hätte dir gern meine neue Wohnung gezeigt. Den Sessel, in dem ich sitze, wenn ich deine Platten höre. Beim nächsten Mal. Vielleicht. Oha, die rücken aus. Das Mordauto. Ich gehe mal lieber, damit sie uns nicht zusammen sehen. Erion, gerade zur rechten Zeit. Gräf, was gibt's? Frauenleiche im Kosmos. Wo? Ein verlassenes Kino in Weißensee. Fahr vor! Alle versammelt, aus den Betten geholt. Lange, Gräf, Böhm, Gennert. Nur Brenner, das Arschloch, pennt. Ich muss aufpassen. Die Leiche liegt da vorne. Direkt vor der Leinwand. Weißes Abendkleid. Hergerichtet wie ein Engel. Eine Inszenierung. Kommissar Rath, ganz kurz. Was gibt es? Ich habe Böhm die Wahrheit gesagt über Ihre Durchsuchungsanordnung. Dank Ihnen haben wir die Tote ja gefunden. Ist das denn die Fastré? Ja, es ist die Fastré. Und dennoch habe ich Ihnen gesagt, dass Sie an Böhm zu berichten haben. Sie haben schon wieder eigenmächtig gehandelt. Ich halte diese Sturheit bald nicht mehr aus, Rat. Sie sieht überhaupt nicht aus wie tot. Eher wie hypnotisiert. Wir haben keine Papiere bei ihr gefunden, aber sie sieht ja aus wie auf den Filmplakaten. Wie die Fastré. Kriminalrat Gennert, Sie scheinen die Serienmörder anzuziehen. Hüten Sie sich davor, diesen Ausdruck zu gebrauchen, sonst steht er nur wieder in den Zeitungen und verursacht Panik. Massenpsychose. Wir dürfen die Leute nicht kopflos machen. Deshalb kein Wort zur Presse. Wie auch immer, da scheint es jemand auf Filmschauspielerinnen abgesehen zu haben. Sollten wir die nicht wenigstens warnen? Wie sollen wir das tun, ohne alle verrückt zu machen? Ich weiß nicht. Und ich auch nicht. Klassisches Dilemma. Wir können nichts machen. Wissen wir schon, woran sie gestorben ist? Keine äußeren Einwirkungen. Die Leiche ist gewaschen worden, bevor sie hier abgelegt wurde. Wie kommen Sie darauf? Kein Totenpech und kaum Geruch. Wahrscheinlich wurde sie sogar parfümiert. Feines Näschen, Herr Rath. Gute Beobachtung. Also Sie haben vollkommen recht, so stirbt man nicht. Wahrscheinlich sind ihr auch die Stimmbänder rausgeschnitten. Jetzt schießen Sie aber übers Ziel hinaus. Das wird sich erst durch die Autopsie klären lassen. Da hat er recht. So schaut euch das nicht. Brenner ist auf den Hund gekommen. Lassen Sie Ihre Querelen mit Brenner. Das ist ein guter Mann. Schaff diesen vermaledeiten Köter hier weg. Er verwüstet alle Spuren. Brenner, was soll das? Was wollen Sie mit dem Hund hier? Ich dachte, er kann die Fastré identifizieren. Ich sollte ihn doch sowieso aus Ihrer Wohnung holen. Nun gut. Die Identifizierung hat geklappt. Er streckte das Gesicht ab. Aus! Haus, du, ab. Ich hab sie! Es ist eine Hündin. Gut. Renner, das war das Dümmste, was ich je einem Polizisten habe tun sehen. Wart, sie scheint sie zu mögen. Ich kann ganz gut mit Hunden. Einer meiner unschätzbaren Vorteile. Wunderbar. Nehmen Sie sie an sich. Was? Machen Sie bitte einmal, was man Ihnen sagt. Sie nehmen den Hund in Verwahrung. Vielleicht können wir ihn zu einem späteren Zeitpunkt noch brauchen. Die Welt im Blick. Nachrichten auf der Höhe der Zeit. Für den Fortbestand des goldenen Zeitalters und für die Freiheit der reichen Leute skandierten die Schauspieler der Uraufführung des neuen Stücks von Bertolt Brecht und Kurt Weill, Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Die Zuschauer antworten mit anhaltenden Buhrufen. Das Fachblatt Zeitschrift für Musik urteilt: denkbar übel, hundsgemein, künstlerisch impotent. Damit dürfte das goldene Zeitalter des Autorenduos Brecht-Weill wohl beendet sein. Das Publikum wünscht leichtere Kost. Mein süßer Engel, hast du denn gar kein Vertrauen? Ich verkauf euch meine Träume. Ich dachte doch, ich würde dich niemals sehen. So was habt ihr noch nie geschaut. Ich bin ja so glücklich. So geheimnisvolle Träume. Ganz hoch hinaus auf Sand gebaut. Mein dummes, dummes Kind. Mit dem Geruch von Orchideen, von Ozean und auch von Schnee. Du weißt doch, was du mir bedeutest, oder? Ihr könnt den Garten Eden sehen. Ich danke dem Schicksal. Und hinterher tut's kaum noch weh. Und hinterher tut's kaum noch weh. Mein Herz, komm in meine Arme. Bei mir bist du sicher. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Wo du bist, da ist das Paradies. Acht mal sechs Meter? Ich fand es ziemlich übertrieben. Hab fast das Lenkrad verrissen. Solche Plakate hat es noch nicht gegeben. Am Moritzplatz fahren täglich Zehntausende vorbei. Die Nazis machen so große Plakate. Von denen können wir in Sachen Werbung einiges lernen. Volkslied oder Jatz, Rasse oder Mischling, Gott oder Teufel. Das ist prägnant. Und unser Text? Liebesgewitter. Der letzte große Film der Betty Winter. Sonst nichts? Die Namen der anderen Schauspieler? Viktor Meissner? Du und dein Viktor. Was soll das heißen? Das heißt, was es heißt. Du hast gesagt, ich soll mich um ihn kümmern. Ich meinte aber kümmern und nicht kümmern. Er ist doch wichtig für uns. Dieses Lied, das ist doch toll. Deswegen machen wir ja auch Platten davon. Aber ich bin an ganz anderen Leuten dran. Rühmann, Gründgens. Rühmann, habe ich noch nie gehört. Gründgens dreht doch gerade mit Lang. Diesen Film, wo eine Stadt einen Mörder sucht. Hoffen wir mal, dass unsere Stadt den Mörder nicht findet, bis Liebesgewitter anläuft. Der Kinomörder auf freiem Fuß, das ist für uns die beste Werbung. Du bist pervers, weißt du das? Ich bin Geschäftsmann. Und dein Vater. Also red nicht so mit mir. Ja, meine Kleine, gleich, gleich. Ist ja gut, beruhig dich. Ja, Steckrüben mit Rauchfleisch, hm? Das schmeckt dir. Und später besorgen wir dir was Richtiges. Wenn Mama rangeht, lege ich auf. Gerion, schön, dass du anrufst. Hä? Woher weißt du, dass ich es bin? Ja, der Papa hat doch jetzt ein Diensttelefon. Und um die Zeit rufst nur du an. Mist. Papa sagt, da wäre jetzt eine Dame. Ist er da? Ja, stellst du sie uns mal vor. Kurze für dich. Da ist keine Dame. Das heißt, doch, da ist jetzt wieder eine Dame. Und momentan koche ich für sie. tut mir leid, das sind ja Zustände. Isst du denn trotzdem anständig, Kind? Ja, Mama. Das ist ein Ferngespräch. Ich müsste dringend Papa sprechen. Ja, der steht hier schon. Das ist aber schön, dass du deine Mutter wieder mal anrufst. Gern geschehen. Ich habe sie gar nicht gefragt, wie es ihr... Sie ist weg. Hast du was rausgefunden? Auf der Namensliste von Adenauer stehen nur Männernamen. Ja, und? Kannst du Adenauer bitten, zusammen mit seinen Vertrauten von der Bank zu überprüfen, ob ihnen ein Fräulein Hagedorn bekannt ist? Hast du eine Spur? Sie ist die Verlobte eines Fortarbeiters, der sich auffällig verhalten hat. Sollte Adenauers Freunden bei der Bank dieser Name etwas sagen, dann habe ich eine. Und du machst den nächsten Schritt deiner Karriere. Gerhard kann sich schon mal warm anziehen. Der hat kein gutes Bild abgegeben auf der anderen Reihenseite. An die hohen Posten kommt man nur mit Parteibuch. Ja, wo ist das Problem? Besorg dir eins. Mist. Zu spät. Wir wollen die... Entschuldigung. Morgen. Sie kommen gerade richtig. Wir haben uns nämlich gefragt, wie weit Sie in der Sache dieses privaten Ermittlers sind. Warum fragt ihr so? Den Offenberg beauftragt hat, nach der vermissten Vivian Frank zu suchen. Weiß er schon, dass ich es selbst war? Ich konnte in der Sache noch nicht weiter ermitteln, weil ich einer anderen Spur nachgegangen bin. Will er mich vorführen? Sie hatten doch eine eindeutige Anweisung. Ich habe Herrn Oppenberg nicht angetroffen. Aber mir ist etwas aufgefallen bei der Durchsuchung der Wohnung von Jeanette Fastré. Was hat das mit meiner Frage zu tun? Lassen Sie den Kollegen doch kurz seine Beobachtung mit uns teilen. Mir ist in der Küche von Frau Fastré eine exotische Frucht aufgefallen. Der Hund hat sie nicht gefressen, obwohl er ausgehungert war. Die gleiche, die sich laut Obduktionsbericht auch im Magen von Betty Winter befunden hat. Ja. Und dann gibt es noch einen seltsamen Zufall, wie eine Zeugenbefragung ergeben hat. Vivian Frank war kurz vor ihrem Tod in einem Lokal verabredet, das ebenfalls den Namen dieser Frucht trägt. Und wie hieß dieses Lokal? Vielleicht Banane? Yang Tao. Was soll das sein? Die chinesische Stachelbeere. Sie sprachen doch von einer Spur. Wo ist die? Sollen wir jetzt unter den Berliner Chinesen den dreifachen Mörder suchen? Vielleicht gibt es jemanden, der alle drei Frauen auf den Geschmack dieser Frucht gebracht hat. Das ist keine Spur. Schauspielerinnen essen nun mal gerne exotische Früchte. Ganz einfach, weil sie es sich leisten können. Entschuldigen Sie, Kollege Böhm, aber es ist eine. Wir sollten wenigstens einmal überprüfen, wo man die in Berlin beziehen kann. Das übernehme ich. Tun Sie das. Sonst noch was? Ja. Etwas ganz anderes. Im Fall Betty Winter. Haben Sie heute Morgen am Moritzplatz das Plakat gesehen? Nicht nur da. Am Nollendorfplatz hängt auch so ein Riesending. Bisher konnte sich Bellmann für seine Reklame bestenfalls Litfaßsäulen leisten. Wo hat er plötzlich das Geld her? Ich glaube, dass wir ihn bisher nicht genau genug überprüft haben. Dafür gab es auch bisher keine Veranlassung. Jetzt gibt es sie. Ich besorge einen Durchsuchungsbefehl. Still! Hörst du nicht? Still! Still! Guter Hund. Herr Kommissar, Ihr Vater hat angerufen und eine Nachricht hinterlassen. Treffer Gertrud Hagedorn, Deutsche Bank. Er sagte, Sie wüssten denn schon Bescheid. Wunderbar, danke, Frau Voss. Der Kollege von der Hundestaffel war auch da. Ja? Er sagt, Sie können mit ihr nichts anfangen. Warum nicht? Sie würde die Rüden verrückt machen. Sie heißt übrigens Kiri, steht auf der Marke. Und die Rasse heißt Bouvier, sagt der Kollege. Wissen Sie was, dann werde ich Sie anderweitig unterbringen. Ein letztes Mal jetzt ohne Fehler von Takt 38. Das dauert aber heute ganz schön lange mit dem Haarteil, Luise. Ich muss es ganz neu anpassen. Warum nimmst du nicht das wie immer? Würde ich gerne, aber jemand hat mir meinen Haarteilkoffer geklaut. Wer klaut denn Haarteile? Ich habe ehrlich gesagt dich im Verdacht. Immer gerade raus. Aber warum soll ich deine Haarteile stehlen? Weil sie dir passen. Und jetzt, wo du mit Cora Bellmann posierst. Was erzählst du da? Und ich habe doch meine privaten Haarteile. Vielleicht wolltest du dich verkleiden. Zu Fasching. Ich bin in Trauer. Dafür war Cora Bellmann aber ziemlich oft und lange in deiner Garderobe. Sie hat mich getröstet. Auch vor Bettys Tod? Luise, mach einfach deine Arbeit und halt den Mund. Ich meine ja nur, falls du sie nicht mehr brauchst, stell den Koffer einfach wieder da in die Ecke, als wäre nichts gewesen. Lächerlich. Kiri, still! Wir verstehen uns. Wir verstehen uns wirklich. Du bist ja ein toller Hund. Deshalb kriegst du jetzt ein tolles neues Frauchen. Zwar keine berühmte Schauspielerin, aber sicher bald eine berühmte Kriminalistin. Sie heißt Charlotte Ritter darfst sie Charlie bellen. Aber komm ihr nicht zu nahe. Sie gehört mir. Und du musst gleich die wichtigste Lektion lernen. Wenn die Schlafzimmertür zu ist, wird nicht gebellt. Ja? Wie ja? Wer sind denn Sie? Wer sind denn Sie? Mach keine Geschäfte an der Tür, Chrissy. Ja, ist in Ordnung. Ah. Ja, ich störe wohl gerade. Komm, Kiri. Überleg doch mal, Heinrich. Sowas hat es noch nie gegeben. Wir nennen es eine Nacht mit den Göttern oder Rendezvous im Himmel. Und zwischen den Filmen gibt es Tänzerinnen und Champagner. Du rufst doch nur an, weil du meine Plakate gesehen hast. Geht dir das Geld aus? Nein. Wir können die Preise erhöhen, wenn wir wirklich was bieten. Ich meine, wir haben zwei tote Schauspielerinnen. Ihr seid doch noch nicht mal fertig. Wir werden rechtzeitig fertig. Lass uns beide Filme zusammen zeigen. Eine Leistungsschau des deutschen Tonfilms. Manfred, du wolltest meinen Film sabotieren. Und dein Handlanger hat Betty ermordet. Du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt. Wenn Krempin der Täter wäre, warum ist er dann jetzt tot? Was weiß ich? Er hat Selbstmord begangen, aus Schuldgefühl. Ach, du liest zu viel von deinen schlechten Drehbüchern. Felix wurde verfolgt, er hatte Angst. Gut, Manfred, du hast recht. Wir machen das. Aber unter einem anderen Titel. Double Show. Ein Film vom Juden, einer vom Deutschen. Dann können die Leute mal direkt vergleichen. Na, wie findest du das? Na, das ist ja jetzt... Papa, das ist... entschuldige bitte. Was gibt's? Hier sind einige Herren von der Polizei. Die sollen warten. Sie haben einen Durchsuchungsbefehl. Die hast du mir auf den Hals gehetzt. Damit habe ich nichts zu tun. Drecksjude, ich mach dich fertig. So, jetzt bin ich richtig in Laune. Ja? Nachricht von Fräulein Hagedorn. Sie sind kein Bote. Oh doch. Mit besonderen Vollmachten. Polizei. Was wollen Sie von mir? Sie brauchen nicht nervös sein. Einem rechtschaffenden Bürger tun wir doch nichts. Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Lange nicht zu Hause gewesen, was? Für ein paar Tage beim Fräulein Braut untergekrochen. Sagen Sie bitte, was Sie wollen. Was ich will. Erst mal das hier. Das dürfen Sie nicht! Wenn man jemanden erpresst, sollte man sich nicht erwischen lassen. Ich hab niemanden... Sie und Ihre Freundin haben versucht, Konrad Adenauer zu erpressen. Aber Sie haben nicht das Zeug zum Erpresser. Nicht mal zum Amateurboxer. Hören Sie auf! Ich hab nichts getan! Natürlich nicht. Deswegen sind Sie auch gleich weggerannt, als Sie mich im Fortwerk gesehen haben. Ich dachte, Sie wollten mich verhaften. Das war doch nicht meine Idee. Gerti, Frau Hagedorn hat gesagt, dass wir das so... Die Würstin, sich hinter einer Frau zu verstecken. Zeigen Sie mich doch an. Aber das trauen Sie sich ja nicht, weil Ihr feiner Freund dann mit seinen unsauberen Geschäften einpacken kann. Sie sollten diese Angelegenheit etwas ernster nehmen. Schließlich geht es um Ihre Gesundheit. Also keine Briefe mehr. Und wenn irgendwas an die Öffentlichkeit kommt, mache ich Sie und Ihre Gerti Hagedorn dafür verantwortlich. Sie wollen mir doch nur helfen. Wobei? Dass Ford nicht nach Köln zieht. Dann stehe ich auf der Straße. Ihr kriegt doch nie wieder so einen Job. Alle Millionen Arbeitslosen. Keine Briefe mehr. Ihr vergesst die ganze Sache. Dann behält zumindest Frau Hagedorn ihre Stelle. Und ihr kommt durch, bis die Zeiten wieder besser werden. Es wird kalt, es wird kalt. Hör endlich auf, den Kopf in den Sand zu stecken. Geh weiter, bleib nicht stehen. Hast du noch nicht gesehen, dass alle Fahnen plötzlich in dieselbe Richtung wehen? Es wird kalt. So kalt. Die letzte Kompanie. Sehen Sie Konrad Veit als edlen Hauptmann Burg, der eisern die Stellung gegen Napoleon und seine Mannen hält. Und Karin Evans als bezaubernde Müllerstochter, die sich in den edlen Offizier verliebt. Ein Meisterwerk. Ab 13. März im Kino. Frau Voss, rufen Sie doch bitte meinen Vater zurück und sagen Sie ihm, Hagedorn hat sich erledigt. Sehr gern. Fräulein Ritter wartet übrigens in Ihrem Büro. Fräulein Ritter? Ja, du. Hallo. Na, dich habe ich vorhin schon gesehen. Hat dein Herrchen also eine neue? Ein heikles Thema. Deshalb schneide ich es an. Ich habe ein eigenes Leben, weißt du? Du meinst damit, dass du jemand anderen triffst? Wir haben uns vor einem halben Jahr kennengelernt und ich kann ihn jetzt nicht von heute auf morgen abservieren. Du hast doch auch andere getroffen, oder? Ich? Aber das ist doch... Was anderes? Weil wir einmal im Plaza waren, sind wir nicht automatisch wieder zusammen. Es ist sehr schön, dass wir uns wieder treffen. Aber sag das nächste Mal vorher Bescheid, wenn du zu mir kommst. Keine Sorge, ich werde dich nicht nochmal überfallen. Spiel nicht den Beleidigten. Was wolltest du denn? Ich wollte dich sehen. Und ich wollte dich fragen, ob du zeitweise auf Kiri aufpassen kannst. Sie ist der Hund einer getöteten Schauspielerin und ich kann sie nicht immer bei mir haben. Aha. Ja, kann ich tun. Sie macht doch einen ganz patenten Eindruck. Danke. Also folgendes. Was Chrissy anbelangt, lässt du mich das mal auf meine Weise machen. Wir müssen nichts überstürzen, aber wenn es mit uns eine Zukunft hat, dann verlass dich auf mich. Die Kleine, die nehme ich mit und die passt auf, dass ich keinen missbaue. In Ordnung? In Ordnung. Die Herren Gennert und Böhm bei mir im Keller, das nenne ich doch mal einen Ausdruck der Wertschätzung der Forensik. Was hat die Obduktion ergeben? Wie bei Vivian Frank. Der Leiche fehlen die Stimmbänder. Hatte sie auch diese chinesische Stachelbeere im Magen? Ja, das... Mit Verlaub, ich glaube, diese Spur ist nur in Kollege Raths Fantasie wichtig. Nicht nur in der Fantasie. Ich war es ja, der auf die Yang Tao in Betty Winters Magen hingewiesen hat. Auch Madame Fastré hatte ein feines letztes Mal mit chinesischen Früchten. Verdammt! Kommen wir zur Todesursache. Ist nicht genau feststellbar. Drogen? Gift? Ich habe eine ungewöhnlich hohe Übersäuerung des Blutes festgestellt. Ausgelöst wodurch? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es könnte sein, dass sie an Hypoglykämie gestorben ist. Extreme Unterzuckerung. Die kann tödlich sein? Ja. Sie tritt bei Diabetikern auf, die sich versehentlich eine zu hohe Dosis Insulin spritzen. War Frau Fastré Diabetikerin? War sie nicht. Ich habe ihren Hausarzt angerufen, sie war kerngesund. Und dieses Zeug? Insulin? Nehmen nur Diabetiker? Ja, deshalb habe ich eine Theorie. Wir bitten darum. Subkutane Injektionen über mehrere Tage. Ohne ihr Wissen? Das ist kaum möglich. Also gegen ihren Willen? Ja. Obwohl ich keine Spuren körperlicher Gewalt gefunden habe, jedenfalls war die letzte Dosis so hoch, dass sie zum Tode führte. Die Frau muss langsam, aber sicher in einen Insulinschock geschaukelt sein. Wie äußert sich der? Schweißausbrüche, Verwirrung, vollständige Orientierungslosigkeit und wenn sie keinen Zucker mehr bekommen, dann fallen sie ins Koma. Zucker? Ja, der hätte ihr Leben gerettet. Das beste Mittel gegen Insulin. Wunderbar. Ich hätte jetzt Lust auf Kuchen. Kann ich Ihnen helfen? Kriminalpolizei. Sie verkaufen Yang Tao? Ja. An welche Kundschaft? Fast ausschließlich an Chinesen. Was ist mit dieser Frau hier? Die ist keine Chinesin. Die kenne ich. Ist die nicht Schauspielerin? Ja, Betty Winter. Ah. War die ihre Kundin? Leider nicht. Was ist mit denen hier? Sind das andere tote Schauspielerinnen? Beantworten Sie bitte meine Fragen. Ich kenne sie nicht. Schade. Wer handelt hier denn sonst noch so mit Yang Tao? Hier im Großmarkt bin ich der Einzige. Aber mir fällt da was ein. Ja? Ich habe einen guten Kunden aus dem Filmgeschäft. Wen? Wolfgang Marquardt, der Kinobesitzer. Wirklich? Ja. Der kommt aber nie selbst, schickt immer seinen Diener. Wollen Sie seine Adresse? Nein, danke, die habe ich selbst. Wissen Sie was? Geben Sie mir mal ein Kilo. Aber gerne doch. Ich werde Herrn Marquardt heute persönlich beliefern. Und, wie läuft's mit Girion? Der ist nun endgültig auf den Hund gekommen. Aha, wieso? Er hat mir eine Hundedame anvertraut, die einer Toten gehört hat. Das ist ja charmant. Wir wechseln uns ab mit dem Aufpassen. Aha, und als nächstes kommen dann die Kinder? Nee. Obwohl, ich glaube schon, dass er das macht, damit wir uns öfter sehen. Albert, ich gehe ins Turmzimmer nach meiner lieben Mutter schauen. Schicken Sie mir doch dann bitte den Speiseaufzug mit Ihrem Abendessen hoch, ja? Natürlich, Herr Marquardt. Einmal nur, Wolfgang. Einmal, Alexei. Du weißt, es geht nicht, Mutter. Du bist grausam. Das war dir auch. Du warst krank. Ihr habt mich eingesperrt wie ein Tier. Weil du dich umgebracht hättest durchs Essen. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Alles ist gut. Du bist in besten Händen. Guten Appetit. Ich habe die Schreie gehört. Du hast Wahnvorstellungen, Mutter. Was hast du mit denen gemacht? Sagen wir, ich habe ihnen die Ewigkeit geschenkt. Ein Leben, wie es ihnen gebührt. Genau wie dir, Mutter. Genau wie dir. Oh? Besuch? Wer kann das sein? Der stumme Tod. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in 6 Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Folge 5 mit Alice Dwyer als Charlie Ritter, Peter Nottmeier als Gennard, Ole Lagerpusch als Gerion Rath, Jakob Diehl als Marquardt, Lou Strenger als Luise, Malte Akona als Viktor Meissner. Als Gäste Sebastian Blomberg als Dr. Schwarz und Uwe Ochsenknecht als Manfred Oppenberg. In weiteren Rollen René Heinersdorf, Johanna Gastorf, Rainer Hohmann, Isabel Trimborn, Marc-Oliver Bögel, Gerhard Mohr und viele andere. Komposition Verena Guido. Es spielten das WDR-Funkhausorchester und viele andere. Gesang Annika Mauer und Malte Akona. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Luzi Kurt und Valentina Celachmetovic. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD-Hörspielprogramme und Deutschlandradio 2020. Holt euch den Traum vom Liebesglück. Dramaturgie Thomas Leutzbach und Holger Rink.